Ein Fenster war offen, und so griff Tarzan kurzerhand nach einem Brief, der auf den Polstern lag. Denk mal darüber nach. Gesicht, weil der Kommissar Ärger hat. Das haben vorgesetzt. Thank you. Karl und seine Freunde wurden mit großem Hallo von seinem Onkel und seiner Tante empfangen. Es gab ja so viel zu berichten. Und erstmal musste man sich überhaupt kennenlernen. Richtig gemütlich aber wurde es, als Roswell P. Baker von seinem Hobby erzählte, von seiner Sammlung kostbarer Schwerter und Dolche. Das Motorrad steht wirklich noch in der Bahnhofstraße. Die Kinder notieren sich die Nummer und Schräubchen kann den anderen sogar noch den Punktyp zeigen, der gerade mit seiner Freundin im gegenüberliegenden Kino verschwindet. Der nächste Tag ist ein Samstag. Als die Kinder sich nach dem Mittagessen treffen, erzählt Tommy, dass er sich Sorgen um Herrn Friedlich macht, weil der gestern und heute nicht wie gewöhnlich zum Essen in der Pizzeria aufgetaucht ist. Thank you.